bist nur ein Spaß mit Sidecut, der meint, dass ein Rap revolutionär wäre. Doch er ist einfach nur wack. Du willst wissen, warum ich meine Stadt nicht repräsentiere? Naja, hier rappt leider jeder Schwule außer mir. Rapper sind nur Huren, dein Vertrag ist nicht mehr als ein Preisschild. Doch deine Crew ist anti-Mainstream und hat deswegen nur Freiwill. Denn unter Gleichgesinnten merkt man nicht, dass man behindert ist. Du bist so schwul, du schreibst deine Texte mit nem Lippenstift. Du schlägst bei Ausverkäufen zu und ich deinen Kopf ab. Deine Mutter ist ne Brutstätte für schwul rappende Opfer. Ich mach keine deepen Tracks und Videos, ich scheiß auf sowas. Frag nicht, ob wir battlen können, wenn du Angst vor Tod hast. Ich scheiß aufs Bizeps trainieren, ich muss Tracks produzieren und hab vor keinem MC Respekt außer mir. Dreh dein Video mit Dagi B, doch mach da nicht auf hart. Such ich nen Hurensohn, guck ich erstmal in die Charts.